faut rendre compte. Je serais pas être prêt à d'un bichet, ce monstre constant. Trompe, un compte. Mon sang dit qu'il veut de rendre compte. T'es free de m'aider, le monstre rue d'une vente compte. Finish là, faut fiche nars, n'est pas schwach. Mais si j'prends pas pas exact, à le scout, j'peux d'être star. En fond tap, corps qui grasse, fume au la. Bête n'est zap, comme faut rendre, bête bête zap, bon d'abord. Kafalèche, un pot Jack qui glaise, ice qui cul, dont il neige, t'es imperfect. Dans ma scène, nos sans blocs, rompes des spliffs, quand te grommes, ich vor ran, universal, on t'achrift. Bleib loyal, meine gang, sie kommt mit. Gib mir ein Blatt und ein Stift, Mama bald, bin ich wild. Vorankommen, vorankommen, Augen nur auf dicke Bündel, Bruder muss vorankommen. Vorankommen, vorankommen, vorankommen, Augen nur auf dicke Bündel, Bruder muss vorankommen. Vorankommen. Vorankommen, voll mit Hass, trotzdem Person im Herz. Glaub mir, vieles ist wert, es läuft vieles verkehrt. Jeden Tag wird es leicht, wird es schwer. Doch ich weiß viel zu sehr, dass ich niemals umkehr. Vorankommen, bleibt der Punkt, bleibt das Ziel. Mal im Sumpf, mal im Meer, doch ich bleib dran, mon frère. Irgendwie tut die ganze Scheiße weh. Doch muss meine Wege gehen, denn ich muss gucken, wo ich steh. Es wird eng, wenn der Shade an dir nachsteht. Dein Kopf spielt verrückt und dein Inneres in Rage. Doch bleib dran und dann findest du die Waage. Hör niemals auf, hol die Antwort auf die Frage. Ich muss vorankommen. Meine Wege gehen, Bruder, denn ich muss vorankommen. Ich muss vorankommen. Ich muss vorankommen. Vorankommen, Augen nur auf dicke Bündel, Bruder muss vorankommen. Vorankommen. Vorankommen. Vorankommen, Augen nur auf dicke Bündel, Bruder muss vorankommen. Vorankommen. Vorankommen. Vorankommen, Augen nur auf dicke Bündel, Bruder muss vorankommen. Vorankommen. Vorankommen. Vorankommen, Augen nur auf dicke Bündel, Bruder muss vorankommen. Vorankommen. Vorankommen.